NDR Info. Willkommen, liebe Hörspielfreunde, zu unserer Reihe Doppelgänger. In einer Ursendung stellen wir Ihnen heute das Hörspiel Kupsch von Tankred Dorst vor, das auf grotesk-komische Weise den Prozess einer monströsen Selbstentdeckung beschreibt. Nach dem Hörspiel senden wir noch ein Nachwort von Sibylle Becker-Grühl. I thought I saw upon the stair an ugly man who wasn't there. He wasn't there again today. Oh, how I wished he'd go away. Kupsch. Hörspiel von Tankred Dorst. Mitarbeit Ursula Ehler. Was ist eigentlich mit ihm passiert? Ich will versuchen, Kupsch zu beschreiben. Mit wehendem Mantel kommt er über die Straße. Ein Mensch, den man immer in lebhafter Bewegung sieht. Er kann geschlossene Türen nicht ertragen. Auch im Büro nicht. Er fühlt sich dann eingesperrt. Seine Gedanken sind davon blockiert. Er läuft gern von einem Raum in den anderen. Ich habe einen Einfall. Was haltet ihr davon? Er läuft zu Lachmann, zu Martina, zu dem jungen Mann, der neu im Büro ist und seine spontane Art noch nicht kennt. Er geht zu ihm hin, fröhlich und ganz direkt. Was halten Sie von mir? Die Antwort will er gar nicht wissen. Ihm genügt die Verblüffung, die er mit dieser Frage hervorgerufen hat. Produktive Unruhe, mein Slogan. Im Ganzen ist Kupsch eine angenehme, gewissermaßen elegante Erscheinung. Er steht vor dem Spiegel und zieht den Mantel aus. Den Schal lässt er um. In der letzten Zeit legt er ihn nie ab, auch an Hitzetagen nicht. Darunter die nächste Schicht, das Jackett. Schlicht, aber feinstes Material. Kaschmir, italienisch. Eher Armani als Versace. Darunter die Weste, darunter das Hemd aus feinster Baumwolle, darunter Seidenunterwäsche, denn er liebt seinen Körper, findet ihn trotz gewisser kleiner Mängel schön. Darunter die Haut. Ein wenig fleckig, rötlich, wenig behaart. Das Gewebe könnte fester sein. Er muss auf sich achten, wenn er die Figur halten will. Darunter das Gewölbe der Rippen. Darunter in schöner Anordnung die Lungenflügel. Asymmetrisch gelagert das Herz. In der Bauchhöhle das ästhetisch geglückte Arrangement von Leber, Milz und den sinnreich verschlungenen Gedärmen. Rechts und links eingebettet die Nieren, sehr harmonisch angeordnet bei ihm. Nicht etwa unproportioniert, schlecht gelagert, wie man es auf Röntgenaufnahmen anderer Körper häufig sieht. Ist die Beschreibung zutreffend, Kupsch? Gib mir mal Antwort, Anton Kupsch. Du bist doch ein kommunikativer Typ. Ja, das bin ich. Oder ist es nur Mache, Kupsch? Egal, ob es Mache ist. Ich verbreite gute Laune, das ist dein Talent, damit wird man geboren. Oder auch nicht. Man muss die Leute manipulieren können. Beispiel. Du bist mit deinem Team... Beispiel. Ich bin mit meinem Team in einem Leihwagen unterwegs. Wichtige Terminsache in idyllischer, abgelegener Gegend. Es gießt. Die Karre bleibt stehen. Wir müssen schieben im strömenden Regen. Alle maulen. Oh, ich kann das nicht. Dafür bin ich nicht angezogen. Ich versaue mir doch nicht meine Jobpumps. Meine Jobpumps? Ich versaue mir doch nicht meine Job... Autoschieben hab ich nicht im Vertrag. Hol den Pannendienst. Geht nicht, Georgie. Wieso geht nicht? Nimm doch das Handy. Geht nicht. Wieso geht nicht? Hier ist ein Funkloch. Glaub ich nicht. Dilettanten. Meine Nebenhöhlen fangen wieder an. Ich gehe nicht in den Regen raus, soll doch der junge Mann... Denk ja nicht dran mit meinen gegelten Haaren. Ich dachte, ich komme in ein Beraterteam. Jetzt sehe ich einen Dilettantenhaufen, eine Schrottkarre im Wald herumschieben. Kinder, ihr müsst das anders sehen. Das ist ein Abenteuer. Das müssen wir genießen. Ich habe sie wirklich rumgekriegt. Er hat sie wirklich rumgekriegt. Die Motivation ist wieder da. Gelächter, gute Laune, alle schieben im Regen. Da hat Gubsch noch keine Ahnung, was mit ihm passieren wird. Er erwartet einfach immer das Positive. So ist er. Früher mal wollte er Arzt werden, Helfer der Menschheit. Helfen, dass Menschen noch ein paar Momente länger als vorgesehen herumkriechen in dieser Mörderwelt. Jetzt organisiert er Kongresse, Ärztekongresse und andere Kongresse. Er ist damals an der Anatomie gescheitert. Er war zu sensibel. Den menschlichen Körper aufschneiden mit dem Skalpell, sodass die Eingeweide offen liegen wie die Einzelteile unter der Motorhaube, das konnte ich nicht. Die Haut, die äußere Hülle, ist für mich die Grenze. Da komme ich nicht weiter. Mein Skalpell habe ich noch. Das hebe ich auf zur Erinnerung an meine Niederlage. Ich gebrauche es jetzt als Brieföffner zum Papierschneiden. Es schneidet Papier hervorragend. Tut nicht weh. Am besten schneidet es festes Papier. Zum Beispiel für unseren neuen Kongress im Mai. 5000 Stück. Sehr ansprechend gestaltet. Könnte man in kürzester Zeit zerschneiden. Aber mal ernsthaft. Alle Termine auf einen Blick. Wann, wer, wo, was. Dann der Infoteil. Dreispaltig, streng wissenschaftlich. Zusammenfassung aller Referate. Dann die Parade der Zelebritäten. Professor Dr. Doktor, Professor Doktor, Professor Doktor, Professor Dr. Dr. H.C., Professor Dr. Mult, Professor Dr. Doktor. Und hier, mir besonders wichtig, das Damenprogramm als Beilage. Beilage ist gut, sehr gut in diesem Zusammenhang. Kunst, Shopping, AIDS-Hilfe und die Gala. Showtime Entertainment. Hier hat Kupsch persönlich seinen Auftritt. Es ist die sichere Erfolgsnummer. Manche Dame im Publikum wartet schon darauf. Ich mache jedes Jahr das Gleiche. Der Erfolg zwingt mich dazu. Typischer Single in seiner typischen Single-Wohnung beim typischen Single-Frühstück. Das klingt nicht besonders lustig, ist es aber. Eine fast stumme Nummer. Mit wem soll das Single denn sprechen, wenn er ein Single ist? Und jetzt, Achtung, meine berühmte Frühstücksnummer. Musik. In dem Wirrwarr auf dem Tisch. Mit Telefon, halbleerem Glas, vielen Zeitungen, Aschenbecher, Flaschen und so weiter. Versucht Kupsch, ein penibel ordentliches Frühstück zu zelebrieren, was zunächst noch zu gelingen scheint. Dann aber, da er mehrere Vorgänge gleichzeitig und virtuos erledigen will, gerät er ins Chaos. Wo ist denn die Zeitung? Kupsch klemmt sie unter den Arm, was ihn am Kaffee eingießen hindert. In der anderen Hand hält er ja schon im Eierbecher das Ei bereit. Am Fuß der halb übergestreifte Strumpf. Der macht Kupsch nervös. Er versucht ihn, während er Kaffee eingießt, von dem Fuß weg zu schleudern. Der Strumpf landet auf dem Toaster. Er will ihn rasch wegnehmen, versucht dies mit dem Ellenbogen, weil keine Hand frei ist. Dabei kippt ihm das Ei aus dem Eierbecher. Er kann sich gerade noch mit dem Knie an der Tischkante halten. Er atmet auf. Aber währenddessen übersieht er, dass er das Kaffeekännchen die ganze Zeit über so schräg gehalten hat, dass die braune Brühe über den ganzen Tisch getropft ist. Er stellt die Kanne ab. Dabei fällt das Ei endgültig runter und zerplatzt am Boden. Zeitung versucht er, den Einmatsch wegzuschaufeln. Dies gelingt ihm auch einigermaßen, aber beim Hochheben tropft ihm der Glibber von der Hose. Er muss die Hose ausziehen. Darüber wird er wütend, zumal inzwischen der vergessene Strumpf auf dem Toaster zu qualmen beginnt. reißt ihn erschrocken weg, tritt dabei in die Eierschalen auf den Boden, hüpft nun, um das Geschmiere nicht zu vergrößern, auf dem einen bestrumpften Bein und fällt um. Er liegt am Boden. Besonders die Damen im Publikum zeigen große Sympathie für den armen Tölpel. Frauen wollen immer retten. Ich habe manches Heiratsangebot bekommen. Da wurde eben gelacht. Manch einer versteht zu lachen mit unbewegtem Gesicht. Oh, mein Jackett. Die Naht ist aufgeplatzt. Habe ich mich denn ausgedehnt? Spieglein, Spieglein an der Wand. Nichts Besonderes festzustellen. Kupsch, wie immer. Und doch, etwas hat sich verändert. Ich meine, die Hand. Hand? Du kommst mir fremd vor. Ich meine, der Brustkorb, die Oberschenkel, die Füße. Keine Wahnideen, Kupsch, Vorsicht. Ich lebe allein. Ich bin daran gewöhnt, mich selbst zu kontrollieren. Das halte ich für sehr wichtig, nicht nur aus ästhetischen Gründen. Es ist erwiesen, dass Menschen, die allein leben, das heißt ohne ständigen Partner leben, vielleicht nur mit einem Kanarienvogel leben, früher sterben als andere. Der Grund? Es fehlt die Kontrolle. Es ist keiner da, der schleichende Veränderung beobachtet, Symptome beginnender Krankheiten möglicherweise wahrnimmt. Allerdings bin ich kein Einsiedlerkrebs. Ich konnte mich nie über einen Mangel an Aufmerksamkeit durch Frauen beklagen. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht, vor allem dann nicht, wenn ich mir andere Männer betrachte und beobachte, wie falsch sie mit Frauen umgehen. Schönen Frauen muss man sagen, dass sie klug sind und klugen Frauen, dass sie schön sind. Einfache Regel, funktioniert immer. Ich bin mit den verschiedensten Frauen zusammen gewesen. Länger oder kürzer, temperiert oder hitzig, aber das Ende war immer gleich. Wir beschlossen, wir nehmen eine gemeinsame Wohnung. Dann war's aus. Ob es mit Hannah anders wird? Ich muss Hannah ein Fax schicken. Liebe Hannah, was hältst du von einer gemeinsamen Wohnung? Ach, lieber nicht. Die Heiratsanzeige, durch die ich Hannah kennenlernte, habe ich mehr aus psychologischem Interesse aufgegeben, nicht etwa, um wirklich eine Lebenspartnerin zu finden. Was schreibt man da rein? Wie stellt man sich da? Gut aussehend, erfolgreich, abenteuerlustig, das Übliche. Ich wollte es anders machen. Ich habe meine schlechten Eigenschaften zusammengesucht. Fiel mir nicht leicht, das ist gar nicht so einfach. Fangen wir mal an. Erstens, da komme ich schon ins Stocken. Jeder Mensch hat ja die Neigung, seine schlechten Eigenschaften zu bagatellisieren. Bei mir blieb am Ende nur die Marotte übrig, immer mit Plastiktüte durch die Stadt zu laufen. Sogar zu wichtigen Geschäftsgesprächen bringe ich die Unterlagen in einer Plastiktüte mit. Ich lege sie auf den Tisch, wo die anderen ihre seriösen Aktenköfferchen aufgebaut haben. Das irritiert meine Partner gelegentlich, weil mein Outfit ansonsten ja perfekt ist. Ich genieße ihre Irritation. Aber dann ist ohne jede Vorwarnung die Katastrophe im Gattopardo passiert. Das Gattopardo ist ein wirklich elitärer Platz. Überall stehen diese großen Porzellanplastiken, Leoparden, geduckt wie zum Sprung. Die Kellner kennen mich seit Jahren. Ah, Dottore, schön, dass Sie wieder einmal da sind. Come sta, Dottore? Tutto a posto, Dottore? Giovanni, zwei schöne Plätze für die Dame und den Dottore. Presto, presto, avanti! Und so weiter, Dottore, Dottore, Dottore. Dabei habe ich den Titel gar nicht. Hanna sollte gleich zu Anfang unserer Beziehung sehen, dass ich mich in puncto Küche und Atmosphäre auskenne. Da darf man keinen Fehler machen. Früher hätte man mit Bildung imponiert. Man musste Proust gelesen haben. Man musste eine Meinung haben über den späten Skriabin. Oder genauer gesagt war es viel besser, durch ein Wortspiel oder sogar nur durch ein leichtes Augenbrauenheben im richtigen Moment subtile Kennerschaft zu verraten. Die spöttischen Kennerblicke bei der Nennung eines bestimmten Buchtitels. Das macht heute alles keinen Eindruck mehr. Heute muss man bestimmte Restaurants kennen und wissen, was Prada bedeutet. Anna studiert die Speisekarte und ich... Habe ich meine überhaupt aufgeschlagen? Ich sehe den Kellner an, der sich erwartungsvoll neben mir aufgebaut hat. Dottore? Ein Laut? Ein Geräusch scheint aus mir herauszukommen, aus der Kehle aufzusteigen. Der Kellner beugt sich ein wenig vor, als ob er mich nicht richtig verstanden hätte. Scusi. Und wieder dieser Laut, der nicht von meiner mir wohlbekannten Stimme herrührt. Jedenfalls glaube ich das. Der Kellner macht ein höflich belustigtes Gesicht, als ob ich ihm einen Witz erzählt hätte, und beugt sich so weit, dass er ganz nah an meinem Ohr ist, zu mir herab. Lapskause haben wir nicht, Dottore. Habe ich Lapskaus gesagt? Ja, certo. Dottore, sicher. Wieder der scheußliche, gutturale Laut aus mir heraus, den jetzt anscheinend das ganze Lokal hört. Die Gabeln mit den aufgespießten Köstlichkeiten machen vor den schon geöffneten Mündern Halt, während aufgerissene Augen mich anstarren. Ja, Lapskause. Und Lapskause! Holen Sie den Geschäftsführer sofort! Ja, den Geschäfts... Ich bitte Sie, Dottore. Was nimmt sich dieser Kerl, dieser Kellner heraus? Was macht er für dumme Witze mit mir? Lapskaus! Ich hätte Lapskaus bestellt! Ich habe dieses ekelhafte Zeug noch nie in meinem ganzen Leben irgendwo bestellt. Und ich werde es auch nie bestellen. Nie, nie, nie! Jetzt habe ich alle Beherrschung verloren. Ich ramme die schwere silberne Gabel in meine Hand, dem Geschäftsführer in den Bauch. Nicht einmal, mehrere Male. Er ist so konsterniert, dass er gar nicht von der Stelle weicht. Nun, Blut ist nicht geflossen. Durch die Weste und das Hemd und wahrscheinlich auch das Unterhemd konnte ich mit der Gabel nicht stoßen. Aber... die Aufregung. Das ganze Lokal ist in Aufruhr. Und ich, mit meinen zarten, gepflegten Händen, auf die ich stolz bin, mit diesen Händen reiße ich an dem Tischtuch so heftig, so gewaltsam, dass alles, was darauf schön geordnet bereitsteht, die Teller, die Blumen, die brennende Kerze, die Bestecke, das Körbchen mit dem Weißbrot, die Gläser für Weiß- und Rotwein und die Gläser für Wasser, die Karaffen für Essig und Öl, alles reiße ich herunter. Die Gläser und Teller zerbrechen, das Öl fließt aus der kaputten Flasche über den Teppich. Um Gottes Willen, Hanna war weg. Ursprünglich war er für zwei gedeckt, für ein elegantes und im Umgang miteinander vertrautes Paar. Na gut, aber es spricht eigentlich für sie, dass sie sich unauffällig dem Tumult entzogen hat. Dafür danke ich Diana. Wir werden sicher noch manches Mal in einem Vier-Sterne-Restaurant speisen. Wir beginnen mit einem getrüffelten Spiegelei, wenn es Herbst ist, und mit Spargel auf Morcheln, wenn es Frühling ist. Dann vielleicht Flusskrebse? Oder eine Scheibe Gänseleberpastete, wenn sie dir nicht zu schwer achteln. Eine kleine Hummersuppe. Oder ein paar Löffel Kaviar mit einem Kartoffelchen. Dann das Milchlamm oder lieber ein Louis de Mer. Oder das Duett aus Seefischen an Basmati-Reis. Nicht immer nur aus Trotz das geistlose Steak, Hanna. Wir haben so große Variationsmöglichkeiten. Darüber können wir uns freuen. Wie kann man da auf die Idee kommen, freiwillig etwas so Abscheuliches wie... Kein Wunder, dass ich ausgerastet bin. Am Tag danach schicke ich ein Fax. Will alles wieder gut machen. Sorry, sorry, sorry. Okay. Okay. Schlage Donnerstagabend vor. Schade, schade, schade. Meine Patentante aus Neuseeland kommt. Schade, schade, schade. Meine Patentante aus Neuseeland kommt. Neuseeland. Fabelhaftes Lammfleisch. Unbedingt Rosmarin. Will dich unbedingt am 18. sehen. Will dich unbedingt am 18. sehen. Hast du vergessen, am 18. ist Ärztekongress. Schade. Ausrufungszeichen. Schade. Ausrufungszeichen. Schade. Ausrufungszeichen. In der folgenden Woche. Jeder Tag möglich. Begeistert. Begeistert. Wo warst du? Habe vergeblich gewartet. Habe mich um eine Woche vertan, große Zerknirschung. Habe mich um eine Woche vertan, große Zerknirschung. Macht nichts, das Leben ist lang. Neuer Termin? Unbedingt. Unbedingt. Aber daraus wird dann auch nichts. So gehen die Faxe hin und her. Nie kommt ein Treffen zustande. Aber die Korrespondenz nimmt zu. Faxe, Faxe, Faxe. Ich fertige eine Zeichnung von mir an. Was sie von diesem Umriss halte, ob sie mich wiedererkenne. Sie faxt zurück, die Zeichnung sei zu pauschal, es fehle ihr ein Teil. Ich faxe zurück, das Teil werde nachgereicht und zeichne auf einem Extrablatt das große phallische Ding. Wir sehen uns also nie, entwickeln aber mit der Zeit eine intime Faxbeziehung. Und jeder kann für sich bleiben. Ich kann in meiner Wohnung bleiben, gut so, hier fühle ich mich sicher. Ich faxe, keine gemeinsame Wohnung. Das ist eine Liebeserklärung. Sie hat es auch so verstanden. Sie faxt mir einen Abdruck ihrer schönen Lippen. 11-fach auf ein DIN-A4-Blatt gepresst. 11 Küsse für mich. 3 sind verwischt, in großer Leidenschaft und ohne Rücksicht auf ästhetische Wirkung, auf das Papier, und das heißt ja auf meinen Mund. Nein, überall auf meinen Körper gepresst. Ein tatsächlich stark erotisierendes Erlebnis. Es kommen dann Fotos von einzelnen Körperteilen bei mir an. Kniekehle links, Nabel, Schamlippen, Auge. Achselhöhle rechts und links, Poansatz, Brustwarze. Alle leider ziemlich undeutlich durch die Faxübertragung. Die Brustwarze könnte auch ein Vulkankegel sein. Aber jeder Teil ist genau beschriftet. Eine Frau zum Zusammensetzen. Für den Fall, dass du mich vergessen hast. Für den Fall, dass du mich vergessen hast. Welch wunderbares Körperpanorama lerne ich da kennen. Der Ausdruck Körperpanorama scheint mir besonders gut gewählt. Eine komplette Frau lässt sich aus diesen Einzelteilen nicht zusammensetzen. Und offen gestanden sind Fotografien von Einzelteilen eines noch so begabten Körpers nicht wirklich erotisierend. Sie lassen mich eher an das Bildmaterial eines Ärztekongresses denken. Dies faxe ich hier aber natürlich nicht. Ich mache das raffinierter. Ich fotografiere mich vor dem großen Spiegel, nackt, und schiebe das Ganzfoto in mein Gerät und stelle mir genüsslich vor, wie fast im gleichen Augenblick das Bild sich langsam aus dem Faxschlitz herauswirkt. Achtung, hier erscheint der ganze Kupsch. So nah sind wir uns inzwischen gekommen. Fast bin ich versucht, ihr meine schlimme Vermutung über eine Körperveränderung mitzuteilen. Auf dem Foto war anscheinend nichts Irritierendes zu sehen. Hanna hätte sonst eine Anspielung darauf gemacht. Soll ich ihr nun mitteilen, was ich beispielsweise für ein merkwürdiges Gefühl in der linken Hand habe? Nämlich, dass ich in dieser Hand innen eine andere Hand mehr und mehr hineinschiebt. Und zwar eine größere, sodass meine eigene Hand wie ein zu enger Handschuh ist. Meine eigene Hand ist davon dicker, plumper geworden. Nun, man kann ja sagen, der Mensch wird älter und unförmiger, die Schönheit schwindet. Das ist es aber nicht, was ich bedauere, wenn es auch in meinem eigenen Fall bedauerlich ist. Es ist etwas anderes. Als ich mir gestern ganz unwillkürlich an die Nase fasste beim Nachdenken, eine Angewohnheit von mir, wenn ich nachdenke, mit Daumen und Zeigefinger die Nase zu reiben, darüber hat sich meine Mutter schon lustig gemacht, als ich ein Kind war. Denn offenbar hatte diese gleiche Angewohnheit ihr Bruder und vorher der Großvater. Gestern also geschah etwas Merkwürdiges. Die Hand hat die Nase nicht erreicht. Machte eine ausladend fahrige Bewegung, wie sie meinem Körper ganz fremd ist. Wie wenn ein anderer in mir das Gewohnte nicht zuließe. Ein anderer. Kann man das sagen, ein anderer in mir? Ein unheimlicher Gedanke. Hör mal, Hanna, hast junge Frau ein Kind von ihrem Lover und er wollte nicht. Er hat sie umgebracht, erdrückt, erstickt, erdrosselt. Dann hat er sie ausgeweidet, stell dir das vor, und hat den hohlen Bauch mit Steinen gefüllt. So wurde sie von der Polizei in ihrem Bett gefunden. Stand unter vermischtes, schönes Thema. Wie siehst du inzwischen aus, Hanna? Hast du dich verändert? Wenn wir uns auf der Straße begegnen würden, würden wir uns wiedererkennen? Der Körper der Frau ist offen, der Körper des Mannes ist geschlossen. Richtig. Der Mann kann ein Kind zeugen, aber keines gebären. Ich habe mich nach Gymnastikkursen erkundigt. Du turnst? Du turnst? Ja, Schwangerschaftsgymnastik. Ha, ha. Ha, ha. Darauf schweige ich. Bin verstockt. Habe das Gefühl, dass ich mich irgendwie verraten habe. Und das macht mich ängstlich, zugleich auch natürlich misstrauisch. So ist nun mal mein Charakter. Wahrscheinlich ist es gut, dass, wie wir uns auch bemühen, keine Verabredung zustande kommt. Möglich, dass ich bald ausziehe. Und ich? Nein, keine gemeinsame Wohnung. Im Gegenteil, ich will mich verkleinern. Ein Apartment mit Kochnische würde mir genügen. Wenn du umziehst, wirst du alle Möbel und alle Gegenstände zersägen, so klein, dass sie in Plastiktüten passen. So trägst du sie dann in dein Asyl. Aber wer leimt sie dir wieder zusammen? Wenn du umziehst, alle Möbel und alle Gegenstände so klein, Plastik passen, so trägst du sie in dein Asyl wieder zusammen? Darauf gebe ich keine Antwort. Ich behaupte, sie hat nicht mein Humor. Schweigen. Ein paar Tage, eine Woche oder zwei. Dann, als ich eines Abends allein im Sessel sitze, kotzt mir das Gerät einen Vorwurf aus. Du verschweigst mir was. Du verschweigst mir was. So? Was verschweige ich denn? Ich bin in Panik. Was meint sie? Beobachtet sie mich heimlich? Ich zittere bei dem Gedanken. Was hat sie entdeckt? Warum ich seit einiger Zeit ständig den Schal um den Hals gelegt habe, auch im Sommer? Bloß eine Marotte, meine Liebe, nichts weiter. Allerdings, das ist wahr. Ich verschweige, dass da eine riesige Beule herausgewachsen ist. Ziemlich groß. Fast wie ein zweiter Kopf. Auch, dass ich nicht mehr in mein Büro gehe, habe ich verschwiegen. Ich bin nicht etwa gekündigt worden. Es war mein eigener Entschluss aufzuhören. Überraschend für alle Kollegen. Ich habe es nicht erwähnt, weil ich nicht weiß, wie ich es ihr erklären soll. Versucht habe ich es immerhin. Ich habe ein Fax geschickt, eine Zeichnung, aus dem man ersehen kann, wie mein Körper sich seltsam deformiert hat. Einige Körperpartien treten stark hervor, zum Beispiel das Brustbein und die Knie, doppelt so breit wie gewohnt. Sie faxt zurück, Umbrien oder Vogesen. Sie hält meine Skizze für eine Landschaft. Den albernen Scherzen, den albernen Anspielungen im Büro wollte ich mich nicht länger aussetzen. Hast du nicht gesehen, wie ich dir mich aufschaue? Schon wieder. Mitten im Sommer. Eine Beule. Der Name stimmt wieder, kann man das nicht mehr nennen. Marcelka. Und sein Jackett, ganz vorgewölbt. Nähte, aufgeplatzt. Aufgeplatzt. Gar nicht mehr seine Stimme. Hast du schon seine Stimme? Da ist ein anderer drin. Das gibt's doch nicht. Ich lass es mir nicht mehr gefallen, du Dreckskerl da drin. Du lachst, wenn ich betrübt bin. Du willst fressen, wenn ich satt bin. Du schlägst um dich, wenn ich friedlich im Sessel sitze. Dreckskerl! Dreckskerl! was mir letztens im Schuhgeschäft passiert ist. Die Verkäuferin wirft einen routinierten Blick auf meine bestrumpften Füße, die ich schon von den einengenden Schuhen befreit habe. Größe 43? Größe 47, bitte. Sie scherzen. Größe 47. Aber ist er für jemand anderen? Wen meint sie mit dem anderen? Was weiß die unverschämte Person? Sie will keinen Ärger mit dem Kunden haben, bringt Schuhe Größe 47 herbei. Ich zwänge den Fuß hinein. Eng, eng. Er passt wie angegossen. Wie angegossen? Und der da, der Riesenschuh auf dem weißen Podest, der passt mir. Der ist doch bloß zur Dekoration. Den will ich haben. Den brauche ich. Ich nehme den von einem Punktscheinwerfer angestrahlten Schuh vom Podest runter, gehe damit zur Kasse. Was kostet der Schuh? Der? Der ist nicht verkäuflich. Warum steht er dann hier? Er ist nicht verkäuflich. Wie behandeln Sie mich? Es ist doch nur ein einzelner Schuh zu... Das geht Sie nichts an. Aber Sie haben doch zwei Füße. Hören Sie auf zu lachen. Sofort! Man muss über Sie lachen. Sie sind eine Witzfigur. Ja, Witzfigur. Oh! Ich werfe den Schuh hin und renne auf meinen Strümpfen hinaus auf die Straße. Es ist so, ich kann es nicht mehr verbergen. Gewissermaßen habe ich das Gefühl dafür verloren, wo mein Körper aufhört. Ich stehe vom Tisch auf und stoße mich an der Schrankecke. Wie kann das sein? Der Schrank steht, wo er immer stand, der Tisch auch. Mein Umriss also muss sich beträchtlich verändert haben. Es macht mich täppisch und unsicher. Diese Unsicherheit führte zu einer kleinen Katastrophe, als ich mich neulich bei Freunden in lebhafter Unterhaltung auf das zierliche Empire-Sofa hinter mir setzen wollte, ohne mich umzudrehen. Weil der möglichst unauffällig tastende Fuß mir die Entfernung nicht richtig angab, brachte mich mein bereits zum Sitzen ausgestrecktes Hinterteil aus dem Gleichgewicht, sodass ich auf lächerliche Weise zu Fall kam. Wie haben Sie über mich gelacht? Ich auch. Was blieb mir sonst übrig? Ich gelte allgemein als humorvoller Mensch, wie man mir überhaupt eine Reihe angenehmer Eigenschaften nachsagt. Mit mir kann man leben. Diesen lapidaren Satz faxe ich Hannah. Nein. Nein. Zwei Ausrufungszeichen hinter diesem Nein. Hat sie vielleicht ganz andere Bedürfnisse und eine ganz andere Vorstellung vom Leben als ich? Möglicherweise hat sie auch einen neuen Kerl, mit dem sie in Lokale und ins Bett geht. Vielleicht ist er wie ich. Ich meine, wie ich früher war. Ich meine, wie ich mir vorstelle, dass ich früher war. Und wie bin ich jetzt? Guck mal, der Mann da. Der ist ja ganz ausgebeult. Nette Kinderstimme. Nach diesen Katastrophen. Vorsicht, ich gehe nur noch in Kneipen, wo ich nicht auffalle. Treibe mich ziellos herum. Lasse mich nicht beobachten. Der Stehimbiss am Bahnhof. Du gehörst doch gar nicht hierher. Wieso denn nicht? Hast du da in deiner Plastiktüte? Nüsse. Ey, der hat Nüsse. Hey, lass das. Tu deine dreckigen Hosen weg. Spitze. Sehe ich an deinem Auge, wie es hin und her schießt. Gib mir die Tüte. Du willst Studien machen. Nein, ich will ein Bier trinken. Kurb schlägt vorsichtshalber den Bierdeckel auf sein Glas. Warum legst du einen Bierdeckel auf dein Glas? Du willst zählen, wie viele Arschlöcher, Arme und Beine hier vorhanden sind. Du hast noch eins, sehe ich. Richtig. Das zweite Bein habe ich gespendet, damit ein anderer drei hat. Das ist kein Witz. Das ist... Hör auf, du! Der besoffene Kerl stößt ihn mit der Krücke. Da hört Kupsch auf zu grinsen. Inzwischen ist ein langer, dünner Mann hereingekommen, hat einen Zettel in der Hand, ein schmuddeliges Blatt Papier, geht herum, quatscht die Leute an, streckt jedem den Zettel hin. Keiner reagiert. Einem legt er den Zettel aufs Bierglas. Der zieht sein Bier weg. Dabei schwappt das Bier über. Der Zettel wird nass. Er wedelt mit dem Ding in der Luft herum, um es zu trocknen. Oh Mann, oh Scheiße! Es ist ein Schriftstück, das wichtigste Dokument, das ich habe. Es muss leserlich bleiben. Der Mann legt das Blatt auf die Theke, tupft es lange und äußerst penibel mit dem Taschentuch ab. Ja, er besitzt tatsächlich ein Taschentuch, obwohl er doch sonst ziemlich heruntergekommen wirkt. Ein Kavalierstuch, das er schnell mit energischem Schwung aus der Brusttasche gerissen hat. Er tupft und jammert dabei wie ein getretener Köter. Die Scheidungsurkunde meiner Eltern, meine einzige Legitimation, eine andere habe ich nicht. Keiner will das wissen. Meine Mutter liegt im Sterben. Ich will sie noch einmal sehen. Weiß nicht, ob er mich ins Krankenhaus reinlässt, mitten in der Nacht. Hey, glaubst du das nicht? Vater, warum existiere ich, habe ich meinen Vater gefragt. Sag es mir sofort. Und der Vater hat geantwortet, weil es möglich ist. Er ist ganz nah an mich herangekommen und hält mir mit beiden Händen das schlappe, feuchte Papier vors Auge. Was er von seinem Vater sagt, hat sich mir ins Gedächtnis geschrieben. Vater, warum existiere ich, hat der Unglücksmensch den Vater gefragt. Jetzt höre ich dem Verrückten aufmerksam zu. Und weil er einen Zuhörer hat, ist er gleich wieder oben auf und wendet sich an alle. Ich bin ein Dichter! Das glauben Sie nicht, das beweise ich Ihnen. Geben Sie mir ein Stichwort und ich mache sofort ein Gedicht daraus. Himmel! Warum gerade Himmel? Vielleicht meint er, weil Himmel ein besseres Wort ist als Gulaschsuppe, jedenfalls für ein Gedicht. Tatsächlich macht der Verrückte aus dem Stegreif ein langes Gedicht über Himmel und Hölle. Großartig! Schade, ich hätte es mir merken sollen. Die Vögel biegen sich in der Luft, kam darin vor. Nicht wiegen, biegen. Er macht noch ein Gedicht über das Wort Bundesliga, das ihm einer von den jungen Kerlen zuruft. Es glückt ihm sogar. Aber dann ist Schluss. Keiner sagt was. Er kommt zu mir, mit ausgestrecktem Finger kommt er auf mich zu. Stichwort! Ich denke tatsächlich, jetzt sticht er gleich mit seinem langen, scharfen Finger auf mich ein. Eine Wunde will er mir zufügen. Spion! Ich höre mich Spion sagen. Das trifft. Er ist außer sich. Ich sehe Angst in seinen Augen. Es ist verboten zu spionieren! Hier ist eine spionfreie Zone, von der Theke bis zum Garderobenständer. Und auch im Pissoir herrscht Diskretion. Er wird immer aufgeregter, bedrängt mich, zerrt an mir. Sie schleifen ihn hinaus ins Freie. Ich sehe ihn draußen auf dem Bahnsteig noch eine Zeit lang gestikulierend hin und her gehen. Ein Zug fährt ein, er wird von Passanten herumgestoßen, verschwindet im Gedränge. Spion. Wie bin ich denn auf Spion gekommen? Aus Bosheit. Selbstverständlich. Das Wort war gut gewählt. Diese verkommenen Kreaturen, die hier herumlungern, fürchten nichts mehr als Überwachung und Kontrolle. Oh, ich bin boshaft geworden. Und ich bin es gern. Ich würde mir keine Mühe mehr geben, meine Bosheiten zu rechtfertigen mit der Behauptung, ich müsse meine Frustrationen kompensieren, sagt Kupsch. Oder ich müsste mich rächen für Zurücksetzung, sagt Kupsch. Oder ich müsste aus taktischen Gründen eine gewisse Gefährlichkeit aufbauen. Ja, ich bin böse. Und ich genieße meine Bosheit, sagt Kupsch. Ich, Kupsch, fordere keinen Dank dafür, ruft Kupsch emphatisch aus. Nicht Kupsch, ich bin das, der so spricht. Ich bin Kupsch. Ich muss ich sagen. Ich habe es 13 Mal vergessen. Jetzt hole ich es 13 Mal nach. Ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich. Habe ich geschrien? Ich habe den Schrei gehört. Der Schrei füllt noch immer die ganze Wohnung aus. In dieser Nacht habe ich mich also entschlossen, mein Apartment, diese, meine hübsche, so angenehme Lebenshülle zu verlassen, umzuziehen und dies hier zu vermieten. Ich annonciere. Ein aufgeregter Mann ruft mich an. Ich merke ihm an, dass er ängstlich hofft, die kleine Wohnung zu bekommen. Er strengt sich so an, das amüsiert mich. Er will mir gefällig sein. Sie leben allein? Selbstverständlich, selbstverständlich. Wieso selbstverständlich? Ich wollte nur sagen, selbstverständlich. Das haben Sie auch gesagt. Ja, selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich. Manche leben auch zu zweit. Selbstverständlich. Gibt es noch Fragen? Nein. Ist er noch dran? Sind Sie noch dran? Kann ich einen Hund mit in die Wohnung nehmen? Einen Hund? Er ist nicht groß. Wie groß? Klein. Wie klein? Sehr klein. Große Hunde können in einer Wohnung, die für Einzelpersonen zugeschnitten ist, lästig werden, kläfft er. Nein, nein, gar nicht. Macht er Schmutz? Wieso Schmutz? Es könnte ja sein, dass der kleine Putzi-Schnutzi auf den Teppich scheißt. Nein, gar nicht. Woher wissen Sie das? Haben Sie den Hund schon länger? Bisher nicht, nur gelegentlich zum Wochenende. Aha. Wieso haben Sie das Tierchen zum Wochenende in Pflege? Ja, das heißt nein. Ich antworte nicht. Lasse ihn in seiner Verlegenheit zappeln. Und nun wollen Sie ihn ausprobieren für die ganze Woche. Vielleicht Monate, Jahre. Ja. Er glaubt sich sicher, merkt nicht, dass ich ihm auf die Schliche gekommen bin. Ein Hund! Wie heißt denn die nette kleine Bestie? Jetzt verspricht er sich und wird gestehen, dass er mit einer Dame einziehen will. Sonja. Eine Hündin also. Ja. Jetzt merkt er wohl, dass ich ein Vergnügen daran habe, ihn zu quälen. Und mir macht das gar nichts aus, dass er es merkt. Im Gegenteil, es verstärkt nur mein Vergnügen. Wie füttern Sie die Dame? Verzeihung. Ich meine den Hund. Was ich alles an mir entdecke, die erstaunlichsten Eigenschaften und nicht etwa Gute. Der in seiner Schüchternheit geradezu liebenswerte Mensch fühlt sich schon sicher, das höre ich seiner Stimme an. Und nun schlage ich zu. Für was halten Sie mich? Sie sind ein Betrüger! Sie meinen wohl, ich merke das nicht. Ich vermiete diese Wohnung an eine Person, nicht an zwei. Hören Sie, dies ist eine Wohnung für eine Person. Niemand anders als ich hat hier bisher gewohnt. Für zwei Personen ist hier kein Platz. Ich bin eine Person. Da ist kein anderer. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss höflich sein. Ich muss leise sein. Ich werde flüstern. Nun spricht er leise auf den anderen ein, der in ihm so bedrohlich angewachsen ist. Es gibt so viele Themen, die wir gemeinsam haben. Wir könnten darüber in ein Gespräch kommen. Reden Sie! Ich bin ein guter Dialogpartner. Ich kann gut zuhören. Und ich werde, wenn wir verschiedener Meinung sein sollten, was ja möglich ist, meine Argumente überzeugend vorbringen. Bisher, sagt man, sei der Mensch beschäftigt gewesen mit dem Konflikt Gott-Mensch-Tier. Inzwischen aber sei der Konflikt Mensch-Maschine das zentrale Problem. Was sagen Sie dazu? Mich interessiert brennend, was Sie darüber denken. Oder interessiert Sie eher ein gesellschaftspolitisches Thema? Oder ein anderes Feld, Theorie des kommunikativen Handelns. Sagt Ihnen das etwas? Ich merke, dass ich monologisiere. Kein Wunder, ein einsamer Mann in seinem Zimmer. Schrank, guten Tag. Stehlampe, wie geht es dir? Du blinzelst mir schelmisch zu. Du schöne, verlässliche Teekanne. Nun, das sind alles tote Gegenstände. Aber Sie könnten mir Antwort geben. Sie leben doch. Sie leben, wenn Sie auch grausam eingesperrt sind. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich großes Verständnis für Ihre Situation habe. Ich empfinde Sie so, als ob es meine eigene wäre, obwohl Ihre Lage ungleich schlimmer ist als meine eigene. Eingesperrt! Eingesperrt nicht etwa in eine moderne Zelle mit TV und psychologischer Betreuung. Nein, eingesperrt in einen fremden Körper, aus dem Sie nicht heraus können. Mit allen Anzeichen des Entsetzens versucht er, den Schrei zu unterdrücken. Reißt sich die Jacke vom Leib, presst sie vor sein Gesicht. Der Schrei hört aber nicht auf. Er beißt in den Stoff. stopft ihn sich in Panik in den aufgerissenen Mund, um den Schrei zu unterdrücken. Der Schrei hört aber nicht auf. Und die heftigen Bewegungen des anderen in ihm schleudern ihn aus dem Sessel und werfen ihn zu Boden. Wer bist du? Wer zwingt mir diese Stimme auf? Du musst weg! Ich will dich weghaben! Du musst weg! Du musst weg! Ich steche dich ab! Ich reiß mir die Haut auf! Ich schneide mir ins Fleisch! Ja, ich bin es, der sich da bewegt! Ich! In dieser Nacht, in dieser Finsternis, muss wohl der andere erschienen sein. Wie Schweiß aus den Poren ist er aus dem Körper des Kranken herausgetreten und sitzt nun ihm gegenüber auf dem Stuhl. Ein nackter, ein plumper Körper. Eine riesige, dunkle Gestalt. Wie muss er in dem Körpergefängnis gelitten haben? Was für böse Gedanken mag er genährt haben und wie wird er sich rächen? Wo ist denn Kupsch? Ich sehe dich. Da, wir hören seine Stimme aus dem Schrank. Ich sehe dich da sitzen. Ich sehe dich durch die Ritze in der Schranktür. Der andere steht langsam auf, geht zum Schrank, reißt die Tür gewaltsam auf. Der Schrank ist leer. Kupsch. Hörspiel von Tankred Dorst. Mitarbeit Ursula Ehler. Kupsch, Hans-Peter Korff. In weiteren Rollen Emilio Castoldi, Céline Fontange, Wolf Frass, Ulrike Grote, Kai Hufnagel, Katharina Janetzka, Siegfried W. Kernen, Steffen Krause, Regine Lamster, Hermann Lause, Ole Schlosshauer, Jens Wawrczeck und Douglas Wilbert. Technische Realisation Katja Zeitler, Rudolf Grosser und Gabriele Kokott. Regieassistenz Daniela Kletzke. Regie Hans-Gerd Krogmann. I saw upon the stair an ugly man who wasn't there. He wasn't there again today. Oh, how I wished he'd go away. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2003. Dramaturgie und Redaktion Sibylle Becker-Grüll. Lapskaus oder eine monströse Selbstentdeckung. Von Sibylle Becker-Grüll. Wer ist Kupsch? Ich, schreit Kupsch gleich 13 Mal und meint damit den gut gelaunten Single, den Ästheten und Gourmet, den die Frauen lieben, diese alles in allem erfreuliche Erscheinung auf Partys und Kongressen. So kennt er sich. Aber ist das die ganze Wahrheit? Was hat es mit dem anderen auf sich? Diesem grobschlächtigen Ungetüm, das sich aus seinem Innern machtvoll und gewalttätig herausdrängt, wie ein Terrorist aus dem Untergrund, sich gröhlend breitmacht im fremden Leib und schließlich das Kommando übernimmt. Wer ist jetzt Kupsch? Eine monströse Selbstentdeckung ist in Gang gekommen, die sich so gewaltsam und unsteuerbar ereignet, da sich der Protagonist ihr angstvoll widersetzt. Zweifel an sich selbst sind Kupsch schon lange vertraut. Was wäre denn, so fragt er sich beunruhigt, wenn jemand die glanzvolle Fassade namens Kupsch einrisse und der ganze Bau zusammenbräche wie ein Kartenhaus? Doch die Bedrohung kommt nicht von außen. Aus den eigenen archaischen Tiefen drängen die niedergehaltenen Schattenseiten vehementer vor und zertrümmern seine effektvolle Selbstinszenierung. Mit Brachialgewalt haben sie die Kerkermauern des Gutseinwollens gesprengt und das gefällig gestaltete Leben ihres Unterdrückers überwältigt. Es sind die ungeliebten, abgespaltenen Kräfte der Wut, des Hasses und der Destruktivität, die sich im Anderen polternd und lallend Ausdruck verschaffen und umso barbarischer toben, je mehr ihnen das Daseinsrecht verweigert wird. Und seltsam, wie geradezu genüsslich der Besetzte hin und wieder ihre bösartige Einmischung in sein Leben gutiert, bis ihn ihre Übermacht vertreibt und er in Panik vor sich selbst flieht. Am Ende herrscht Totenstille auf dem innermenschlichen Schlachtfeld. Da hockt der sprachlose Koloss allein und irgendwie trostlos im aufgeräumten Zimmer. Der Feind ist abgezogen, der Sieg auf seiner Seite. Doch eine unbehagliche Leere macht sich breit. Wo ist das Gegenüber, das er braucht, wie Mr. Hyde den Dr. Jekyll? Da taucht er auf, der Widerpart. Der laute Ich-Ich-Ich-Krakehler, zum körperlosen Flüsterstimmchen im Schrank geschrumpft, zischelt er provokativ: Ich seh dich. Und animiert sein alter Ego zu neuer Jagd auf ihn. Wo ist Kupsch? Ein endloses Spiel? Oder bloß ein, Kupsch andersherum gelesen, Spuk? Wir brachten den Beitrag Lapskaus oder eine monströse Selbstentdeckung von Sibylle Becker-Gröll. Es sprach Ulrike Grote.